Radioakademie. Guten Bytes. Cybercrime und Copywrong. Die neue Wissensunordnung. Eine Sendung von Carsten Otte. Wer sich über den aktuellen Stand in Sachen Internetkriminalität informieren will, kennt die Homepage Cosmocon.to. TO steht für Togo. Der kleine afrikanische Staat hat die Internetadressen zur künstlichen Ressource erklärt und verhökert sie an zahlungskräftige und vor allem an solche Kunden, die ihre Daten von einem möglichst sicheren Ort ins Internet einspeisen wollen. Von Togo aus kann Cosmocon nun relativ unbekümmert die mehr oder weniger heißen Erfolgsmeldungen der kleinen und großen Hacker ins Netz stellen, ohne den Zugriff europäischer oder amerikanischer Ermittlungsbehörden fürchten zu müssen. Britische Hacker sind in die Computersysteme mehrerer internationaler Firmen eingedrungen, darunter das Kreditkartenunternehmen Visa. Die Hacker verlangten von dem Unternehmen über 30 Millionen D-Mark. Die Polizei verdächtigt einen 20-jährigen Informatikstudenten aus Schottland. So war es auf der Webseite von Cosmocon in Togo zu lesen. Diese Meldung hat aber nur rund 400 Internetsurfer interessiert. Zur selben Zeit gab es auf Cosmocon den Link und Hinweis: illegales Download-Angebot von Windows 2000 entdeckt. Der Link wurde im gleichen Zeitraum bereits 5000 Mal aufgerufen, also mehr als 10-mal so häufig wie die Nachricht vom schottischen Hacker. Und weil die Quelle, die sich Aquaxos nennt, ein freundlicher Hacker ist, gibt er für Netzneulinge gleich Hinweise für wörtlich legale Downloads als kostenlosen Test. Nur wer die offiziellen Pfade des Internets kennt, so der Ratschlag von Aquaxos, sollte die illegalen Schleichwege begehen. Sonst geht es einem eben wie dem schottischen Visa-Code-Dieb, der kurz nach seiner Hacker-Glanzleistung geschnappt wurde. Und das geht oft schneller, als man hacken kann. Das liegt auch daran, dass die Ermittlungsbehörden selbst Leute beschäftigen, die sich in dem Geschäft gut auskennen. Eckhard Kappler, Leiter des Bereichs Datenkriminalität im Bundeskriminalamt in Wiesbaden, spricht von einem ständigen Wettkampf zwischen Straftätern einerseits und der Strafverfolgung andererseits. Das heißt, das Wesentliche, was sie brauchen, sind Leute, sehr häufig natürlich junge Leute, die sich mit dieser Materie gern und intensiv auseinandersetzen, die hier sich eine Möglichkeit geschaffen haben oder schaffen können, ihr Hobby zu ihrem Beruf zu machen. Wenn wir solche Leute haben und die sind in der Polizei vorhanden, dann haben wir auch gute Chancen, mit dem Straftäter gleichzuziehen. Ich würde natürlich zurückweisen müssen den Begriff des polizeilichen Hackers. Natürlich müssen wir uns mit der Materie des Hackings auseinandersetzen, müssen wissen, wie es funktioniert. Anders könnten wir Hacking nicht bekämpfen. Insofern nehme ich den Begriff mal zur Kenntnis. Der Wettstreit ist gegeben. Wir versuchen, dort, wo wir Erkenntnisse zum Beispiel zum Hacking bekommen, festzustellen, wie ist der Täter vorgegangen, welche Lücken hat er genutzt, welche Techniken wendet er an und versuchen im Kampf gegen den Hacker natürlich dann entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Über 800 Millionen Websites gibt es weltweit. Täglich kommt 1 Million hinzu. Laut Spiegel soll rund eine von 100 Homepages kriminell sein. Die Internetpolizisten vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden sind manchmal selbst erstaunt darüber, was sie im Netz finden. Bilder vom Missbrauch eines 15 Monate alten Säuglings, die widerwärtigsten Tiersex-Angebote und immer wieder volksverhetzende Neonazi-Propaganda. Von Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz, also dem Vertrieb verbotener oder verschreibungspflichtiger Medikamente wie Anabolika oder Potenzmittel, bis zu Mordaufrufen ist fast jede Straftat in der BKA-Internetkartei zu finden. Neben den klassischen Delikten haben die Internetpolizisten immer häufiger mit Internetanarchisten zu tun, denen es sichtlich Freude bereitet, den Datenfluss im Netz zu stören. Im Februar 2000 wurden zahlreiche Server großer Firmen wie Yahoo oder CNN durch Angriffe von außen lahmgelegt. Die Angreifer hatten die Server durch Abermillionen gleichzeitiger sinnloser Anfragen blockiert. Das Prekäre an solchen Störaktionen ist, die nötigen Programme für solche Attacken sind im Internet frei verfügbar. Dabei ist nicht einmal besonders großes technisches Wissen nötig, um die Wirtschafts- und Rechtsordnung im Internet erheblich in Unordnung zu bringen. Die Ermittlungschancen bei Straftaten im Netz, beteuert das BKA zwar, seien grundsätzlich nicht geringer als bei Delikten in der realen Welt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das Internet ist ein sehr schnelles Medium, das auch sehr viele Daten hervorbringt bei der Anwendung dieses Systems. Diese Daten können Beweismittel in Strafverfahren sein, werden aber sehr häufig, sehr frühzeitig durch den Provider gelöscht, sei es, dass hier rechtliche Vorschriften zum Datenschutz zum Beispiel vorhanden sind, sei es, dass die Kapazitäten der entsprechenden Systeme, die der Provider einsetzt, nicht ausreichend sind. Und hier haben wir natürlich in der Strafverfolgung ein Problem. Wenn ein Beweismittel vernichtet wird, bevor die Strafverfolgungsorgane zugreifen können, hier wird darüber nachgedacht werden müssen, in welche Richtung wir in Zukunft weitergehen können und wollen, damit die Strafverfolgung auch das Material bekommt, das eine erfolgreiche Arbeit möglich macht. Im Klartext heißt das, die gesetzlichen Bestimmungen, die das Ermitteln im ohnehin kaum überschaubaren Datendschungel noch erschweren, sollen so schnell wie möglich gelockert werden. Bislang ist die sogenannte anlassunabhängige Recherche in Datennetzen rechtlich begrenzt. Die Ermittler müssen, wenn sie Internetforen und Chatrooms aufsuchen, von Beginn der Recherche an ihre Identität preisgeben. Nicht selten geben sich die Polizeihacker schlichtweg das Kürzel BKA, in der Hoffnung, dass dies eh keiner glaubt. Wenn es konkrete Verdachtsmomente gibt, wenn die Beamten etwa gegen Datendiebe oder einschlägig bekannte Kinderpornografie-Kriminelle konkret ermitteln, stoßen sie allerdings nicht selten auf technische Probleme. Die Straftäter legen falsche Fährten und verschlüsseln ihre Botschaften. Ein gängiges Programm zum Verschlüsseln der elektronischen Post ist Pretty Good Privacy, das man kostenlos und ganz legal aus dem Internet laden kann. Datenschützer freuen sich über den Rest von Informationssicherheit im Netz. Die staatlichen Ermittlungsbehörden ärgern sich über die rechtlichen und technischen Schranken. Viele Verbrecher, sagen sie, profitieren von der Verschlüsselungspraxis. Ungehindert können sie weltweit kommunizieren und die nächste Tat planen. Deshalb fordern die Cybercops eine Art digitalen Zweitschlüssel für alle kryptografischen Programme, mit dem sie bei dringendem Tatverdacht auch verschlüsselte Botschaften lesen können. Ganz analog zur bisherigen Praxis. Das Briefgeheimnis ist der Polizei nur so lange heilig, bis genügend Anhaltspunkte vorhanden sind, die es zulassen, die Briefe der unter Verdacht geratenen Schreiber zu öffnen. Eine rechtliche Grauzone, die es schon lange vor dem Internet gab. Die digitale Technik hat das Problem aber noch verschärft. Der Frankfurter Rechtsprofessor und langjährige Datenschutzbeauftragte der hessischen Landesregierung, Spiros Simitis, fordert eindringlich, dass unter den gegebenen technischen Bedingungen ein demokratischer Staat bereit sein muss, auf Informationen zu verzichten. Man sollte eigentlich nicht vergessen, dass in einem Rechtsstaat Gesetze natürlich auch instrumentalisiert werden. Das Problem besteht jetzt darin, dass beim Brief, da lese ich nur Ihren Brief. Beim Schlüssel, den das BKA haben möchte, können Sie alles aufmachen. Das heißt, der Schlüssel ist ein Schlüssel, den, wenn man Ihnen den in einem Hotel gibt, Sie nicht nur in ein Zimmer gehen können, sondern in jedes Zimmer. Und das ist mit dem Datenschutz unvereinbar. Daraus folgt in meinen Augen, dass wir zwar Ausnahmeregeln brauchen, dass diese Ausnahmeregeln aber so lange nicht hinzunehmen sind, wie wir nicht extrem präzise festlegen, wann sie eingreifen. Sie dürfen keine Vorkehrungen haben, die es ihnen ermöglichen, gleichsam alles kennenzulernen. Im deutschen Teledienstgesetz werden Online-Anbieter allerdings längst verpflichtet, gespeicherte Daten an Polizei und Nachrichtendienste auf deren Verlangen weiterzuleiten. Die Provider müssen den Behörden gegebenenfalls eine Überwachung ermöglichen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es der Nutzer nicht merkt. Der digitale Lauschangriff ist ein Triumph für die Strafverfolger, ein Rückschlag für die Datenschützer. Ist der Datenschutz online überhaupt durchsetzbar? Datenschützer haben es längst aufgegeben, sich auf die rechtlichen Vorgaben allein zu konzentrieren. In Soft- und Hardware, so fordern sie, sollen gesetzlich vorgeschriebene Sperren eingebaut werden, die es dem Benutzer ermöglichen, die eigenen Daten besser vor Zugriffen zu schützen. Statt einen juristischen hätte man also einen technischen Datenschutz. Aber wozu eigentlich? Weil wir eingesehen haben, dass über die Manipulation der Daten, über die Sammlung der Daten, über ihre multifunktionale Verwendung, also für immer neue Zwecke, der Einzelne gesteuert werden kann. Die Zeit der 70er Jahre ist aber abgelöst durch eine Entwicklung, in der so viele Daten gesammelt werden wie noch nie. Und nicht nur das, jede räumliche Grenze ist gesprengt, jede Zeitgrenze, wenn Sie so wollen, ist gesprengt und die Verwendungsmöglichkeiten sind unendlich. Heute wissen wir, dass normative Vorgaben endgültig an ihren Grenzen angelangt sind. Das hängt damit zusammen, dass die alten Vorstellungen, die wir hatten, nicht mehr funktionieren, über die Überwachung, die Kontrolle, die Rechte des Einzelnen, wie sie geltend zu machen sind. Das hält auch aber mit der Globalisierung der Verarbeitung zusammen. Deshalb ist kurz gesagt die Antwort eine einfache. Die besteht darin, dass wir die Technologie, die zu dieser Entwicklung geführt hat, auch nutzen müssen, um den Datenschutz besser durchzusetzen. Kann das Recht, das sich bislang auf analoge Informationsmechanismen und auf klar abgegrenzte Räume bezog, in einer weit verzweigten digitalen Welt noch seinen Aufgaben nachkommen? Der Journalist Thomas Gräfe schreibt: Der Gesetzgeber steht am Anfang. Er wird dort bleiben. An seine Stelle wird ein Management von Ungewissheiten treten. Ist das Internet derzeit etwa ein rechtsfreier Raum? Sicherlich nicht. Die Gesetze seien vorhanden. 99,9% aller Delikte könnten mit den bestehenden Gesetzen mittlerweile bearbeitet werden, sagt der Münchner Rechtsanwalt Günther Freiherr von Gravenreuth. War Mitte der 90er Jahre die rechtliche Einordnung von Providern, Homepages oder Suchmaschinen noch unklar, so hat der deutsche Gesetzgeber längst den Versuch unternommen, auch fürs Internet festzuschreiben, welcher Akteur im Netz für welchen Inhalt verantwortlich ist. Kritiker behaupten zwar, die Kriterien und Begriffe der neuen Mediendienstgesetze seien letztlich der analogen Welt entnommen, die Normen hinkten der digitalen Wirklichkeit also immer hinterher. Rechtsanwalt Gravenreuth, der sich seit Jahren aufs Internetrecht spezialisiert und zahlreiche Bücher zu dem Thema herausgegeben hat, ist aber nicht ganz so pessimistisch. Er erklärt die Misere so. Der Gesetzgeber hat den Problemen des Internets teilweise insoweit schon Rechnung getragen, dass ganz spezielle Probleme durch Gesetzesänderungen gelöst wurden. Früher war beispielsweise im Bereich von kinderpornografischen Darstellungen nur strafbar, wenn es sich um tatsächliche Ereignisse handelt, das heißt um tatsächliche Missbrauchsfälle. Und da gibt es etliches Material, was also erkennbar montiert ist, aber teilweise dann nachher wirklich so qualitativ hochwertig montiert ist, dass man nicht mehr mit normalem Auge ohne irgendwelche Zoom-Funktion erkennen kann, dass es kein echtes Foto ist. Es gibt beispielsweise zum Star-Report von Bill Clinton im Internet die komplette Illustration dazu, mit mehr oder weniger guten Fotos. Da hat der Gesetzgeber das Gesetz geändert dahingehend, dass auch wirklichkeitsnahe Darstellungen unter den Verbotstatbestand fallen. Das heißt, auch derartige Bildbearbeitungen sind dann strafbar. Der Gesetzgeber kann nicht sämtliche technischen Probleme der Zukunft vorhersehen. Folglich unternimmt er den Versuch, durch eine allgemeine Regelung die vorhersehbaren Probleme zu lösen, in der Hoffnung, dass er auch nicht vorhersehbare Probleme damit automatisch mitgelöst hat. Rechtsanwalt Gravenreuth scheint ein Optimist zu sein. Denn selbst wenn neue Gesetze auf neue Fälle anwendbar sind, gibt es nach jedem Urteilsspruch übers Internet mehr Fragen als vor der Entscheidung. Wie sieht es mit der rechtlichen Verantwortung von Providern aus? Haften sie für die Inhalte, die über ihren Server laufen? Wie steht es mit der Verantwortung des Homepage-Betreibers für Links, also Hinweise auf fremde Seiten? Ein mittlerweile schon legendärer Rechtsstreit war der Prozess gegen Felix Somm. Der ehemalige Geschäftsführer der Firma CompuServe Deutschland wurde in erster Instanz zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil über seinen Provider sowohl Kinderpornografie vertrieben als auch ein indiziertes Computerspiel angeboten wurde. 1999 wurde das Urteil aufgehoben und Somm freigesprochen. Entscheidend bei dem Haftungsproblem ist für Juristen die Frage, ob es sich um eigene oder fremde Inhalte handelt, die über den Online-Dienst abrufbar sind. Bei fremden Inhalten haftet nach dem Teledienstgesetz der Provider immer dann, wenn er die Daten auf seinem Rechner bereithält, wenn er von ihnen Kenntnis hat und wenn er ihre Nutzung mit einem zumutbaren Aufwand verhindern kann. Doch was ist zumutbar? Wann handelt es sich um fremde, wann um eigene Daten? Wie kann sich der Provider überhaupt über all die Rechtsbrüche auf seiner Plattform informieren? Die Definitionsversuche der Juristen muten oft skurril an. Und für den Rechtslaien scheinen die Entscheidungen der Jurisdiktion über die virtuelle Welt kaum mehr nachvollziehbar. Wer über eine Homepage rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet, wird nach § 130 des deutschen Strafgesetzbuches wegen Volksverhetzung mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. Doch wenn der rechtsextreme Homepage-Bastler in den Vereinigten Staaten hockt, kann er nicht belangt werden. Obwohl seine Ausführungen auch in Deutschland abrufbar sind. Denn erstens hat die Bundesrepublik mit den USA kein Abkommen über Rechtshilfe in Strafsachen abgeschlossen. Und zweitens bewerten die amerikanischen Behörden das Recht auf freie Meinungsäußerung höher als in Deutschland. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte möglichst unbegrenzt und vollständig sein. Die im Internet verfügbaren Informationen dürften nicht wirtschaftlichen Monopolen vorbehalten sein. Die etablierten Rechtsregeln, so die Electronic Frontier Foundation, könnten auf die digitalen Medien nicht angewendet werden. Die Forderung nach freiem Informationsfluss im Internet kollidiert vor allem mit einem Rechtsgut, dem Copyright. John Perry Barlow, einer der Gründungsväter der Electronic Frontier Foundation, schreibt in einem Aufsatz für die Internetgemeinde: Der Begriff geistiges Eigentum hörte sich für mich immer paradox an. Der eifrige Schutz des geistigen Eigentums stellt die größte Bedrohung des freien digitalen Ausdrucks dar. Passt das Urheberrecht wirklich noch in das Informationszeitalter? Ist das Internet nicht eine große Mixstation, in deren vielen Kammern und Nischen neues Wissen entsteht, in dem die vorhandenen Informationen immer wieder zerlegt und neu zusammengefügt werden? Die amerikanische DVD Copy Control Association, eine Art Verwertungsgesellschaft für digitale Videofilme, geriet vor einiger Zeit in eine Auseinandersetzung mit Personen auf der ganzen Welt. Diese hatten im Internet über die Verschlüsselung des digitalen Videodisk-Systems diskutiert. Unter ihnen war der 16-jährige Hacker Jon Johansen aus Norwegen. Er wurde Ende Januar 2000 verhaftet, weil er die Dekodierung des Videokopierschutzes ins Internet stellte. Virtuelle Solidaritätsgruppen formierten sich mit dem Slogan Copy Wrong statt Copyright. Für die Internetfreibeuter hat sich das Urheberrecht längst zum Urheberunrecht gewandelt. Wir glauben, dass die DVD Copy Control Association versucht, unter dem Deckmantel des Urheberrechts die freie Meinungsäußerung im Cyberspace zu untergraben. Darf es einen Meinungsaustausch im Netz über technische Daten geben? Oder verstößt eine solche Diskussion über Programme und Verschlüsselungstechniken gegen das Urheberrecht und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen? Der ungleiche Kampf ist in vollem Gange. Die Konzerne klagen, die Netzaktivisten sammeln Spenden. Überall auf der Welt, so scheint es, gründen sich neue Gruppen, die den Appell Verteidigung der freien Meinungsäußerung im Internet unterstützen und sich in die Unterschriftenliste gegen die Wissensblockierer eintragen. Wir sind der Meinung, dass es den Inhabern von Rechten an geistigem Eigentum nicht gestattet werden darf, ihre Rechte auf Kosten der Redefreiheit auszudehnen. Insbesondere dann nicht, wenn es darum geht zu erklären, auf welche Weise Konzerne die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen behindert haben. Doch längst verklagt die Unterhaltungsindustrie nicht nur wissensdurstige Computerspezialisten. Die Recording Industry of America hat den größten Anbieter von Musik im Internet, die Firma MP3.com, auf Schadensersatz verklagt. Die Plattenindustrie begründete den Schritt damit, dass es illegal sei, eine Datenbank mit Musikstücken anzulegen und sie kommerziell zu nutzen, ohne hierfür Lizenzgebühren zu bezahlen. Der Geschäftsführer von MP3.com warf dem Musikverband monopolistische Rhetorik vor. Die Musikindustrie ihrerseits beklagt Millionen Verluste. weil immer mehr Hörer die Musikdatenträger nicht im Laden kaufen, sondern sich in die digitale Datenbank von MP3 begeben und die Musikinformationen direkt aus dem Internet herunterladen und auf einen CD-Rohling brennen. Die Gerichte werden nun Fragen zu beantworten haben, die für die Rechts-, Wirtschafts- und Wissensordnung von zentraler Bedeutung sind. Welche Äußerung wird von der Meinungsfreiheit gedeckt? Wann werden Urheberrechte verletzt? Oder soll das Copyright gänzlich aufgegeben werden in einem Raum, dessen Strukturen die materiellen Eigentumsbegriffe auflösen? Legalität war seit jeher eine Machtfrage. Und das Internet hat die Diskussion um Sinn und Zweck der auf Eigentumsrecht fixierten bürgerlichen Gesellschaft erneut entfacht. Welche Interessensgruppen aber setzen sich in diesem Rechtsgüterstreit durch? Wird das Internet in Analogie zur materiellen Erfahrungswelt geregelt, weil mächtige Wirtschaftsverbände dies so wollen? Der Mediensoziologe und Philosoph Helmut F. Spinner von der Universität Karlsruhe vertritt die These, dass in einer demokratischen Gesellschaft neben einer Wirtschafts- und Rechtsordnung grundsätzlich eine Wissensordnung bestehe, die sich nach eigenen Regeln organisiere. Im Gegensatz zur alten Gelehrtenrepublik sei der neue Wissensraum aber kein homogenes Universum mehr. Über das Internet und die damit zusammenhängenden Techniken sei eine neue Wissensordnung entstanden, man könnte auch sagen Wissensunordnung, die die Industriegesellschaft mehr in Bewegung gebracht habe als alle Revolutionsparolen. Dennoch, oder gerade deshalb, steht das Internet in der Gefahr, von den Interessensvertretern der Rechts- und Wirtschaftsordnung in seinen Möglichkeiten begrenzt zu werden. Der Kampf der Ordnungen um die Vorherrschaft in der Informationsgesellschaft, so Helmut F. Spinner, sei in vollem Gange. Der Prozess der Ideenproduktion oder auch des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts hat sich bislang in einem großen Freiraum abgespielt. Dieser Freiraum war nicht wirklich ein rechtsfreier Raum, aber er war doch rechtlich besonders geschützt, gehegt und gepflegt, mit besonderen Wissensfreiheiten verbunden. Und wir haben hier eine relativ strenge Trennung gehabt von Wissensfragen und Wirtschaftsfragen. Und damit kommen wir direkt zu einem ganz wichtigen heutigen Problem, nämlich dem Problem des Copyrights. Heute haben wir in Bezug auf das Internet vor allem den zunehmenden Einfluss des Privatrechts. Das heißt, jetzt treten andere Regelungen in Kraft, Regelungen, die letztlich rekurrieren auf das privatrechtliche Rechtsgut des Eigentumsbegriffs. Hier geht es schlicht letztlich um Verfügungsbefugnisse über Wissen, über Wissensgüter, über Ideen, über wissenschaftliche Theorien und dergleichen mehr. Und Eigentum besagt ja ein Zweifaches, nämlich erstens, der Eigentümer hat die sogenannte Sachherrschaft über sein Eigentum und er kann damit machen, was er will. Und der zweite Aspekt ist, er kann jede Einwirkung durch sogenannte Dritte ausschließen. Nach den Vorstellungen der klassischen Wissensordnung ist Wissen ein freies Gut, vergleichbar wie Luft. Jeder kann darauf zugreifen, jeder kann sich nehmen, was man will. Es steht in niemandes Eigentum bzw. in Gemeineigentum. Und das bedeutet, wir haben Veränderungsfreiheit des Wissens. Ich kann Sie kritisieren und kann sagen, Ihr Wissen ist falsch, Ihr Wissen ist irrig, verzerrt und dergleichen mehr. Eigentum bedeutet, es gibt Abwehrmöglichkeiten, Abwehrrechte gegen solche Zugriffe, zum Beispiel also auch gegen Kritik. Und mir scheint, dass es ganz wesentlich ist für eine freie Gesellschaft, dass wir möglichst große Wissensfreiheiten haben. Mit einem freien Datenfluss im Internet steht die alte bürgerliche Eigentums- und Rechtsordnung zur Disposition. Soll im virtuellen Wissensraum das Recht am immateriellen Eigentum aufgelöst werden? Was hieße das für die Patentregelungen in der realen Welt? Die ausgedehnten Wissensfreiheiten, wie sie Helmut F. Spinner fordert, hätten sicherlich zur Folge, dass sich viele Rechtsstreitigkeiten erübrigten. Kein Hacker bräuchte sich vor den Anwälten der Technikindustrie mehr zu fürchten. Und die Strafverfolgungsbehörden könnten ihre Abteilungen Datenkriminalität weitgehend schließen. Polizei braucht man insbesondere dort, wenn wir irgendeine Art von körperlicher Einwirkung haben. Also, wenn ein Stärkerer auf mich körperlich einwirkt, dann kann ich mich dagegen nicht effektiv wehren, dann brauche ich Hilfe. Und in einem Rechtsstaat muss dann diese Hilfe durch Polizei und Gerichte kommen. Im Wissensbereich, da plädiere ich für eine sehr liberale Auslegung. Das bedeutet, Wissen hat grundsätzlich keinen körperlichen Einwirkungscharakter, sodass wir in diesem Falle auch auf körperliche Hilfe, zum Beispiel durch die Polizei, nicht angewiesen sind. Also würde ich sagen, die Polizei hat sozusagen im Netz relativ wenig zu suchen, vielleicht so bei diesen spektakulären Fällen wie Kinderpornografie. Da würde ich sagen, da muss natürlich der Rechtsstaat eingreifen. Ansonsten muss ich das auf andere Weise regeln und da kämen wir wieder auf das bereits behandelte Problem zurück. Die Strafverfolgung scheitert am internationalen Informationsfluss. Wissensfreiheiten brechen Urheberrechte. Die Wirtschaftsordnung kämpft mit der Rechtsordnung gegen die Freiheit reklamierende Wissensordnung. Zum Ende des 20. Jahrhunderts, schreibt Helmut F. Spinner, sei die Industriegesellschaft durch die technischen Entwicklungen mehr in Bewegung gekommen als durch alle vorherigen Umwälzungen. Allerdings hätten die Rahmenbestimmungen der drei Grundordnungen, der Rechts-, Wirtschafts- und Wissensordnung, mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Weil die Grundordnungen der Gesellschaft auf dem Spiel stehen, weil Pfründe zu verlieren sind, mögen sich die unterschiedlichen Interessensvertreter der Grundordnungen nur ungern zu einer Weiterformulierung ihrer Rahmenbestimmungen äußern. Aufgeklärte Juristen, wie der Frankfurter Rechtswissenschaftler Spiros Simitis, kennen die Schwierigkeit, die Konflikte rund ums Internet mit den vorhandenen Rechtsmitteln zu lösen und fordern daher endlich eine öffentliche Diskussion über neue Grundregeln im Internetzeitalter. Die Debatte um die Grundordnungen der Gesellschaft dürfe nicht nur in kleinen Internetfachforen stattfinden, sondern müsse in breiter Öffentlichkeit geführt werden. Was wir brauchen letztlich, und das ist auch das Fundament einer demokratischen Gesellschaft, ob national oder, wenn Sie so wollen, international, wir brauchen eine andere Form der Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die die Grundsätze akzeptiert und sich an ihrer Realisierung beteiligt. Wo Öffentlichkeit nicht funktioniert, wo Öffentlichkeit nicht Garant der Grundregeln ist, da nutzen Ihnen die besten Juristen nichts. Cybercrime und Copyright. Die neue Wissensunordnung. Sie hörten eine Sendung von Carsten Otte. Das war die 7. von 12 Folgen der Radioakademie Guten Bytes. Heute in einer Woche geht es um E-Commerce und Cybercash-Markt im Netz. Und die gesamte Sendereihe gibt es ab Ende Juni auch auf Kassette oder CD. Bei Interesse schreiben Sie bitte an den SWR-Shop in 70151 Stuttgart.